Yeah, Sensor und die fiktive Love Story. Love, Baby! Go! Es war auf diesem Fest, die ganze Stadt war in Bewegung. Doch nachts um 12 war alles Rausch und Erregung. Ich, der einsame Typ, ging durch die Fußgängerzone auf der Suche nach Begleitung, denn ich wollte nicht länger ohne. Tausende Menschen lachten um mich herum, es wurde viel getrunken und lauthals gesungen. Doch mir war einsam, ich dachte schon ans Heimfahren. Da erblickte ich ein Mädchen, dessen Augen am Wein waren. Ich zog ein Taschentuch raus und bot es dir an, weil ich ein hübsches Girl wie dich nicht weinen sehen kann. Genau. So kamen wir ins Gespräch und liefen fort von dem Lärm. Zwei Schatten im Licht von Straßenlaternen. Wir kamen an mein Auto, das hatte ich da geparkt. Und eigentlich gar nicht meine Art, hab ich dich frei herausgefragt. Hast du Lust auf eine Fahrt? Und ich werde nie vergessen, wie du damals ja gesagt. Du und ich, unter dem Himmel voller Sterne. Du und ich, sie leuchten in der Ferne. Du und ich, unter Sternen weit weg und klar. Doch du und ich, wir sind uns nah. Du und ich, unter dem Himmel voller Sterne. Du und ich, sie leuchten in der Ferne. Du und ich, unter Sternen weit weg und klar. Doch du und ich, wir sind uns nah. Nimm dir die Tür auf und du stiegst ein in mein klappriges Auto mit nur 2 PS. Alle Mädels, die ich sonst kenn, hätten gelacht. Doch dir reichte es. Yeah. Es war wie verhext, wir waren so verträumt. Du schüttetest dein Herz aus über deinen Ex-Freund. Der Typ ist ja voll arm, bemerk ich lässig beim Fahren. Kamst du zu mir rüber und legtest dich in meinen Arm. Form deiner Tränen, in verlaufenem Make-up, war wie gebrochene Herz, so viel Schmerzen, was geht ab? Im Handschuhfach hab ich noch Bonbons dafür zum Essen. So brachte ich dich wieder zum Lachen und die Tränen waren vergessen. Du und ich, unter Himmel voller Sterne. Du und ich, sie leuchten in der Ferne. Du und ich, unter Sternen weit weg und klar. Doch du und ich, wir sind uns nah. Du und ich, unter Himmel voller Sterne. Du und ich, sie leuchten in der Ferne. Du und ich, unter Sternen weit weg und klar. Doch du und ich, wir sind uns nah. Wir machten Halt am Straßenrand an einer mondbeschienenen Wiese. Girl, genieße den Duft, überall wuchs weißer Flieder. Ich legte ein Tape ein mit einem Strauß leiser Lieder. Als das Tape vorbei war, lauschten wir noch den Zikaden. Und als ich unsere Blicke traf, da musste ich es dir sagen. Ich hab auf dich gewartet, mein ganzes Leben lang. Ich hab schon so viele Girls, doch keine ließ ich an mich ran. Ich hab auf dich gewartet, auf dich, meine Frau. Das Alleinsein war oft hart, doch ich wusste ganz genau. Irgendwo da draußen, da gibt es dich. Du bist der schönste Stern, denn schöneren gibt es nicht. Du glänzt am dunklen Himmel, weil du was ganz Besonderes bist. Wir sind zu zweit in dieser Nacht. Oh Girl, ich liebe dich. Du und ich, und der Himmel voller Sterne. Du und ich, sie leuchten in der Ferne. Du und ich, unter Sternen weit weg und nah. Doch du und ich, wir sind uns nah.